Lektion 7. Aufgabe 2b. Also, ich bereue meine Entscheidung für ein duales Studium überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass in den nächsten Jahren immer mehr junge Menschen diesen Weg einschlagen werden, einfach weil er die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Es geht heutzutage nicht mehr, dass man einfach ein paar Jahre alles Mögliche studiert und dann mal schaut, ob man irgendwo einen Job findet, wo man dann erst mal lernen muss, wie die praktische Arbeit abläuft. Die Firmen verlangen heute mehr als früher, denke ich. Wir sollen nicht nur Fachkenntnisse mitbringen, sondern am besten schon gelernt haben, wie man sich organisiert, Projekte plant oder im Team arbeitet. Diese Kombination von Wissenserwerb und dem Trainieren von berufspraktischen Fähigkeiten bekommt man nur in einem dualen Studium. Das Beste an einem dualen Studium ist sicherlich die Bezahlung. Aber auch davon abgesehen profitiert man von einer Reihe von Dingen, die das klassische Studium nicht bietet. Ich muss schon sagen, dass ich mir dank der Vergütung einen höheren Lebensstandard leisten kann als andere Studierende. Klar arbeite ich auch und habe weniger Ferien als andere, aber dafür lerne ich jetzt schon eine Menge über den Betrieb, in dem ich später mit ziemlicher Sicherheit einen Arbeitsplatz bekommen werde. Manche Leute sagen ja, dass man sich mit einem dualen Studium zu sehr festlegt, weil man sich die ganze Zeit nur auf ein Unternehmen konzentriert und dort wahrscheinlich auch später arbeitet. Natürlich bin ich dem Unternehmen verpflichtet, indem ich meine praktische Ausbildung mache. Und natürlich erwartet man dort, dass ich auch nach dem Studium bleibe. Aber im Gegenzug wird mir auch einiges geboten. Wo wird man sonst schon für das Studium bezahlt, erhält wertvolle Einblicke in die Praxis und bekommt im Anschluss auch noch einen Arbeitsplatz? Ich bin nicht so sicher, ob sich die akademische Landschaft durch die Einführung der dualen Studiengänge nicht in eine ungünstige Richtung verändert. Aus meiner Sicht wirkt es sich ungünstig auf die Forschung aus, wenn Hochschulen verstärkt im Interesse von Unternehmen oder Behörden handeln. Forschung braucht Kreativität und Unabhängigkeit, um Fortschritte zu erzielen und sollte nicht durch wirtschaftliche Interessen behindert werden. Auch die Weitergabe von Wissen an Studierende ist begrenzt, wenn Firmen die Studieninhalte bestimmen. Ich sehe es eher kritisch, dass junge Menschen während ihres Studiums auf bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse hin trainiert werden, ohne dass man sie dazu motiviert, sich für die Forschung zu interessieren. Forschung und Lehre können sich nicht frei entwickeln, wenn sie vorwiegend praktische Zwecke erfüllen sollen. Grundsätzlich sollte man bei Studienmodellen wohl darüber nachdenken, welche Fertigkeiten während des Studiums eigentlich erworben werden sollen. Ich befürworte das duale Studium, aber sicherlich nicht in jeder Hinsicht. Es kommt schon darauf an, was man studiert. Stellen Sie sich mal vor, ein Medizinstudent müsste 6 Monate im Jahr praktische Einheiten absolvieren. Da bleibt ihm ja kaum Zeit zum Lernen. Und außerdem, was soll er während der Praxisphasen schon tun, wenn er noch nicht so lange studiert? Nein, also hier ist es viel sinnvoller, sich erst die Kenntnisse anzueignen und dann in die Praxis zu gehen. So funktioniert das ja auch schon immer. Ein Informatikstudent kann wahrscheinlich mit vielen Praxisphasen studieren und seine neu erlernten Kenntnisse direkt in einer Firma anwenden, ein BWL-Student auch. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ein duales Studium für alle Fachrichtungen die geeignete Lösung ist. Vielleicht nur für einige. Ich bin heute froh, dass ich ein klassisches Universitätsstudium absolviert habe. Wir hatten Zeit, um uns nützliche Kompetenzen anzueignen. Literatur recherchieren, Seminararbeiten planen und schreiben, Versuche durchführen und dokumentieren, Referate anfertigen. Das alles wurde mit ausreichender Zeit und über viele Semester eingeübt. Heute sehe ich, dass viele Studierende kaum die Zeit bekommen, diese Fertigkeiten zu trainieren. Sie gehen 3 Monate zu den Vorlesungen und dann müssen sie schon wieder in eine Firma und arbeiten, zumindest im dualen Studium. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so wirklich wissenschaftliches Arbeiten lernt. Das sieht für mich eher wie eine Berufsausbildung mit ein paar akademischen Aufgaben aus, mit der man aber nur bestimmte Tätigkeiten ausüben kann. Es stimmt schon, dass beim dualen Studium eher die Praxis und der spätere Beruf im Vordergrund stehen. So viele Freiheiten bei der persönlichen Entfaltung gibt es da nicht. Aber meiner Meinung nach ist dieses Angebot trotzdem eine wertvolle Möglichkeit, sich ohne enorme finanzielle Belastungen für einen anspruchsvollen Beruf zu qualifizieren. Das sollte man nicht übersehen. Wer nicht aus einer wohlhabenden Familie kommt, erhält hier die Möglichkeit, sich zu qualifizieren, ohne sich verschulden oder im Restaurant kellnern zu müssen. Und das ist doch ein großes Plus, denke ich. Außerdem gibt es ja auch weiterhin das traditionelle Studium. Wenn man also keine finanziellen Sorgen hat und mehr Wert auf die Theorie legt, steht einem dieser Weg offen. Aber gerade für Studieninteressierte aus weniger reichen Familien ist das duale Studium doch ein großartiges Angebot.